Agostino. Presidente, buonasera, come sta, Presidente? Ein Telefonat vor einigen Jahren, ein nachgestelltes Telefonat zwischen Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi und Agostino Sacca, dem ehemaligen Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen Rai. Berlusconi scheint in diesem Telefonat, das von Ermittlungsbehörden abgehört wurde und in die Medien gelangte, Freunde von Freunden für Posten bei der Rai zu empfehlen. In anderen abgehörten Telefonaten, die in verschiedenen Tageszeitungen, vor allem aber der oppositionellen La Repubblica erschienen sind, ist von möglichen korrupten und mafiösen Absprachen von politischen Deals aller Art die Rede. Für besonderes Aufsehen sorgte vor Tagen ein veröffentlichtes Gespräch zwischen Berlusconi und einem Freund, in dem es darum ging, junge Frauen für Feste einzuladen und das Jahr mit einem Geschlechtsverkehr zu beginnen. Ermittlungsrichter lauschen mit, was bisher in Italien recht problemlos bewerkstelligt werden kann, und befreundete Journalisten und Medienorgane erhalten ganze Auszüge aus den mitgeschnittenen Gesprächen. Damit wird es bald vorbei sein. Mit einem Gesetzesdekret, das im Unterschied zu einem Gesetz nicht in den Kammern des Parlaments diskutiert werden muss, entschied der Senat, dass zukünftig das Abhören von Telefonaten nur noch in ganz wenigen Fällen erlaubt ist. Komplett verboten wird jede Form der Veröffentlichung mitgeschnittener Telefonate durch Medien. Bisher galt, dass bei einem simplen Verdacht ein Mitschnitt möglich ist. Jetzt werden dringende Indizien dafür gefordert. Nur noch im Fall des Verdachts von Mafia und Terrorismus kann auch weiterhin problemlos abgehört werden. Berlusconi erklärte bei einem Treffen mit Unternehmern das Warum dieses Gesetzesdekrets. Wir Bürger empfinden es als Schande, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung zur Verletzung der Privatsphäre missbraucht wird. Anche il diritto alla privacy. Der italienische Journalistenverband protestiert jetzt offiziell beim Staatspräsidenten gegen die neuen Verbote. Bei Zuwiderhandeln gegen die einzelnen Punkte des Dekrets drohen Journalisten Haftstrafen von bis zu 30 Tagen. Wenn es sich um die Veröffentlichung abgehörter Telefonate handelt, deren mitgeschriebene Texte eigentlich vernichtet werden sollten, droht sogar eine Haftstrafe von bis zu 6 Monaten. Medienorgane, die Telefonmitschnitte publizieren, können in Zukunft mit bis zu 600.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Ein Unding, meint Lorenzo Del Boca, Präsident des italienischen Journalistenbundes. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da tun. Wenn mitgeschnittene Telefonate veröffentlicht werden, dann deshalb, damit sich der Bürger ein Bild über bestimmte Hintergründe machen soll. Wir müssen dafür kämpfen, dass das Recht auf Informationsfreiheit nicht beschränkt wird. Und so hoffen Journalisten und Zeitungen auf den Staatspräsidenten. Und sie hoffen auf den Druck durch die Nationalverbände der Richter und Staatsanwälte, die sich ebenfalls an den Staatspräsidenten mit Bitte um Hilfe gewandt haben. Denn ohne einen umfassenden Gebrauch von Telefonmitschnitten, so argumentieren sie, könne man den Drogenhandel, Pädophilie und die Schleppermafia nicht wirksam bekämpfen.